Tal der Lifte, im Massiv des Ötzimann, steht man auf seinem Weg nach oben oft mit interessanten Leuten an. Der Weihnachtsmann fährt zur Entspannung in die Berge, genauso gerne wie Schneewittchen und die sieben Zwerge. Soeben rückt der Vetter Jack zwei Schritte vor. Wer weiß, wer hier schon alles bei der Warterei erfror. Das kann den Kakerlaken nicht passieren. Die sitzen warm in Orgis Pudelmütze. Ja, dann bis später, bei den Tannen, weißt schon, bei den Vieren. Der Vetter hat's geschafft, greift nach der Aufwärtsschwebestütze, hat einen winzigen Moment nicht Acht gegeben. Bei diesem Turn wird's wohl nichts werden mit dem Schweben. Orgi, ein wenig ratlos, wenn auch hilfsbereit, fragt sich, wie man aus so einer Kugel jemanden befreit. Dann greift der Todesmutig einfach rein. Der Vetter reagiert. Das muss das falsche Ende sein. Wer hier das Schild verdreht, ist sicher nicht der Wind. Habt ihr vergessen, dass die Kakerlaken mitgekommen sind? Na bitteschön! Wer sagt's denn, meine Richtung stimmte doch? Der Ahnungslose. Er nimmt direkt Kurs auf das berühmte Teufelsloch. Orgi im letzten Moment zur Seite. Er ist, wenn es drauf ankommt, von den dreien doch der Gescheite. Der Vetter hat mehr als gesehen, den neuen Kurs gerochen. Der Elch aus einem gräflichen Gehege ausgebrochen, muss Tannenzapfen wieder kauen. Das hätte auch jeden anderen umgehauen. Mit 180 fährt der Orgi durch die Schneise. Die Kakerlaken lenken ihn auf ihre Weise. Der Vetter immer hinterher, doch Orgi rast von dannen. Moment mal, sind das hier nicht die vier Tannen? Vetter denkt beim Überholen, war es richtig, was ich tue? Nein, war es nicht, denn nun rast er als Erster auf die Serpentinenstraße zu. Da kommt auch noch ein Bus mit Kindern aus dem fernen Nippen, ein frohes Lied aus ihrer Heimat auf den Lippen. Old Jack fliegt durch den Bus und reißt den Fahrer mit. Der Kinderchor verstummt, doch dann fällt Fahrer Schmidt rechtzeitig vor der nächsten Kurve in den Bus zurück. Nun haben die wirklich Grund zum Singen. Ich meine, bei dem Glück. Armen Tier erscheint noch alles sehr verschwommen. Ja, sie haben aus der Hütte diesen Riesen Bernhardiner mitgenommen. Vetter, den es an den Fels geschmettert hatte. Er sieht den Ort da liegen wie verpackt in weiße Watte. Da muss der doch leicht unterkühlte niesen. Schon sieht man ihn auf Vordermattern zu als Lawine schießen, wo grad das Vesperglöckle läut. Na, mit der Vesper wird's wohl nichts für heut. Man sieht den Kirchturm nur und ein paar ordnungswidrig ausgebaute Dachgeschosse. Der Rest von Vordermattern steckt in der Lawine. Es war schon eine große. Im Kaminstübchen des Hotel Almenrausch sitzen kaffeetrinkend, eingehüllt in warmen Flausch, unsere beiden glücklich übers gute Ende. Für die drei Stinker nahm's noch eine schlimme Wende. Wow, mit Daten gibt's dafür die Masse in allen Farben, formbeständig. Einfach klasse. Oggi hat sich erstmal aufs Einfachste spezialisiert. Er hat sich selbst als Oggi 1 bis 7 modelliert. Auch ein Rodin muss schließlich mal ans Telefon. Für Künstlerohren ist das ewige Schrillen ein zu nerviger Ton. Die Dreie haben sich in Oggis Knetmännchen versteckt. Nun könnte es sein, dass er sie bei der Nachbearbeitung entdeckt. Kaum schaut der Künstler mal beiseite, ergreifen sie spontan das Weite. Und was man seinen Kreaturen zufügt, merkt der Kater, erfährt am eigenen Leib eher als ihr künstlerischer Vater. Das Ganze endet wie schon oft mit einem lauten Knall und anschließendem kurzen Flug ins All mit Rückfluggarantie bei jedem Wetter. Diesmal haut's Oggi durch die morschen Dielenbretter. Die Klatsche kann die Kakerlaken nicht erschrecken, denn nun schielt Oggi furchtbar und um sieben Ecken. Schmerzhaft für Oggi ist die Lampenkollision. Man hört es überdeutlich am nasalen Ton. Im Toaster hier der gelbe Knet-Oggi verschwindet. Der echte Blaue schmilzt, weil er die Hitze mitempfindet. Zur Toasterscheibe rückverwandelt, fühlt sich der Kater echt verschandelt. Im selben Augenblick beutelt ihn eisige Kälte, stößt Eiskristalle aus, als ob ein Hund im Winter bellte. Und als der Eisblock splittert mit dem gelben Kater, zerbröselt es auch Oggi. Oh, du allmächtiger Vater. Kann sein Ebenbild für ihn nicht mehr gefährlich sein. Er schließt's in seinem einbruchssicheren Tresor mit ein. Und dass der Dieb selbigen niemals nicht knacken kund, hängt er davor ein Bild von einem bösen Hund. Drauf knetet munter er drauf los und unbeirrt, weil er's den Kakerlaken sogleich heimzahlen wird. Er wird mit Hilfe von 3 Knetganoven sich fertig machen, diese 9-mal klugen Doofen. Er schwingt den Amboss, aber als der Pfiff ertönt, merkt er, er hat sich an die richtigen Spielregeln noch nicht gewöhnt. Vom geistigen Auge schon die zappelnde Forelle, eilt Angler Jack zu seines Vetters Hauses Schwelle. Betritt sodann laut trällernd Hallo rufend dieses, das Haus bleibt stumm. Doch gleich ertönt ein ihm bekanntes, fieses, abstoßendes und höhnisches Gelächter. Ist das sein Vetter, der da auf der Treppe? Was ist hier los, ach du Gerechter? Auf die Schnelle instruiert, hat Jack sofort was Tolles ausprobiert. Er hat die Knete-Kakerlaken aufgepustet. Nur Joey hat sich so gedacht, er hustet dem grünen Kater was, hat einen neuen Oggi rasch gemacht. Umsonst. Hier galt das weise Wort vom Letzten, der am besten lacht. Aus Samen kleine Pflänzchen ziehen, im Garten Blumen gießen. Oggi das Herz im Leibe lacht, wenn's grünen tut und sprießen. In seiner neuen Keim- und Aussaatschale, wo seltene süße Bohnen wachsen sollen, haben die 3, die die Feste, wie sie fallen, feiern wollen, ein Lagerfeuer angefacht. Und was sie spielen, sind keine Madrigale. Erst hat der Kater ja gedacht, er träumt, bis innere Wut sich in ihm aufgebäumt. Schon so oft die wilde Jagd zur Eingangstüre geht. Von unseren 4 keiner ahnt, wer draußen davor steht. Wie's aussieht, ein verwegener Schlingel. Er reckt sich und er drückt die Klingel. Ein paar Sekunden früher hätte er drücken sollen. So mussten ihn ja Kater und Kommode überrollen. Als er sich aufgerappelt hat, erkennen ihn die 3. Es ist ihr Vetter Gustl Stirnack, vor Jahren ausgewandert in die Mandschurei. Jetzt angereist zum Kakerlaken-Öko-Weltkongress. Weshalb er auch der Grüne heißt in der Familie. Als Erste nannte ihn so Tante Bess. Oh. Nanu, hier gibt's doch keinen Hahn. Wer kräht denn da? Der Hahn ist Gustl Stirnacks Wecker. Ein Souvenir, einst mitgebracht aus Ankara. Der Gustl hat eine seltene Art, die Leute zu necken. So muss er mit dem Käsegestank das zweite Mal die Dreie schon erschrecken. Dann zieht er los, geht quasi auf eine Inspektion. Du liebe Zeit, was sind denn das für jämmerliche Bohnen? Kein Wunder, dass der Grüne tatsächlich einen grünen Daumen hat. Husch, wuschi, wusch, schon stehen die Bohnen gerade, da bist du platt. Dann von dem schrecklich stinkenden Limburger sich was abgerungen und den zwei Bohnenpflanzen auf manchurisch grün was vorgesungen. Der Kater kann das Wunder gar nicht fassen, weiß sich vor Freude kaum zu lassen. Ihm fällt nichts Besseres ein, als Gustl anzuschnurren. Der haut ihm eine rein. Nein, Oggi, bitte jetzt nicht murren. Auch wenn er dir die Keule wegreißt, halte Ruh und lausche still dem Singsang und guck zu. Er tut's und denkt, der Kerl kann Wunder tun. Ich hol die Bohnen, die ich noch aussehen wollte. Sicher wird sich's lohnen. Die Klappe fällt. Die Dreie sind perplex. Was steht da plötzlich für ein riesiges Gewächs? Sollen Vetter Gustl und der Kater ruhig fluchen? Das muss man selbstverständlich gründlich untersuchen. Oggi mit seiner Kanne hört ein komisches Geräusch. Das klingt wie Schmatzen, wenn ich mich nicht täusche. Rums fängt der eine. Schmerzhaft ist so eine Schelle. Was soll's, der Grüne ist als Rächer schon zur Stelle. Beschwichtigt erstmal Oggi und sodann ist seine, wie er ahnt, pflanzenverachtende Verwandtschaft dran. Schon wartet vor dem Riesenbohnenbusch Oggi auf Gustl. Guten Morgen, gut geschlafen, na dann husch. Mal sehen, wie wir vorwärts kommen. Doch auch die Kakerlaken haben sich was vorgenommen. Respektlos stört Joey die Pflanzenwachszeremonie. Es folgt ein neuer Spruch des Grünen zur alten Melodie. Egal ob nun Gemurmel oder leises Singen, was Pflanzen gut tut, scheint Insekten zur Raserei zu bringen. Oggi hat recht. Es ist ein Jammer, lässt man die Augen durch das Zimmer wandern. Ein Pflanzenfriedhof kahl, verholzt die Bohnen, wie die anderen, die hier noch wachsen sollten, im Voraus durch Joeys Wüten dran gehindert. Doch Gustl weiß, wie er des Katers Kummer mindert. Er braucht nur heimlich und verstohlen ein Säckchen Bohnensaat hervorzuholen. Nach freudigem Erschrecken, Handschlag und so weiter, schreitet zur Aussaat man. Und ausgesprochen heiter wirft man die roten Bohnen, die durchs Zimmer fliegen. Ha, ob die wohl alle richtig in der Reihe liegen? Der madenreiche Käse, der den Dreien nicht behagt, hat die, die hier nur stören würden, schnell verjagt.